Also um Herrn Darwin noch mal einzuordnen in das, was ich bisher vorgetragen habe, oder auch bezüglich von Kant insbesondere. Also bei dem enzyklopädischen Gesetz, wie gesagt, am Anfang Mathematik, Astronomie, Chemie und dann kommt die Biologie als Theorie des Individuums. Und aus der Biologie wird hergeleitet die Soziologie, und zwar auch mit der Begründung, dass die Gesetze der Gesellschaft letzten Endes ihre Ursache haben in dem Organismus des einzelnen Menschen, des Individuums. Das heißt, dieses Individuum wird von vornherein so vorgestellt als sozial-biologisches, weshalb bei Kant dann auch schon Richtungen da sind, ich will nicht sagen Richtung Rassismus, kann man schon fast sagen, aber Richtung Rassentheorie schon. Weil er sich überlegt, dass also dieses dritte positive Stadium nach dem Theologischen und nach der Metaphysik, das positive Stadium, dann das Stadium ist der Ordnung mit Fortschritt. Und dann füllt er das empirisch auf, indem er sagt, also dieser Fortschritt sei am weitesten gediehen in Europa, insbesondere in Westeuropa. Und da ginge es zunächst mal darum, in Konkurrenz zur Heiligen Allianz, diese Sozialtechnik, Politiktechnik, Technokratie durchzusetzen, ökonomisch die Technik zur Herrschaft zu bringen als Industriegesellschaft, und im Kapitalismus kommt er nicht mehr vor. Und dass dieses positive Stadium dann weltweit durchgesetzt werden soll, und weil Westeuropa am weitesten fortgeschritten ist, schreibt er dann, also auch wörtlich so, dass in diesem positiven Stadium die weiße Rasse dominiert und dann die anderen Rassen beherrscht, weil sie eben im Fortschritt vorangeht. So, das hat er seinem, wenn man so will, Lehrer Saint-Simon nachgeschrieben, der als Frühsozialist gilt, der also dieselbe Rassevorstellung hat, dass es am Ende, schreibt der Saint-Simon, einen Judenrat gibt auf der Welt, wo alle Kontinente vertreten sind, direkt unter Gott. Der kommt da noch irgendwie vor als der Obertechnokrat, und dass dort dann die weiße Rasse über alle anderen Rassen herrschen soll, also auch in diesem Biologismus. Nun hat man also bei diesem Verhältnis von Soziologie und Biologie bei Kant so viel Wahrheitsgehalt zumindest drin, dass die Soziologie, kann man sagen, etwa um 1820, 30 als eigene Wissenschaft besteht. Also Kant beschreibt die Soziologie zunächst mal, das Wort hat er lange nicht, immer als soziale Physik oder soziale Physiologie. Und Soziologie heißt das Ganze dann ab 1830 in seinem Grundriss der positiven Philosophie. Da gibt es ein großes Kapitel, also eigentlich ein eigenes Buch von 500 Seiten. Das kann man bei Kröner nachlesen. Da wird die Soziologie bestimmt vor allen Dingen als Theorie des Drei-Stadien-Gesetzes. Das wird dann in einer empirischen Ausführlichkeit dargestellt. Und ab 1830 heißt das Soziologie, und parallel entwickelt sich im Bereich der Naturwissenschaft und die Biologie. Und zwar ist einer der Mitbegründer hier dann Charles Darwin, dessen beide Hauptwerke relativ spät erscheinen, 1859, über die Entstehung der Arten, On the Origins of Species by Means of Natural Selection, also über die natürliche Selektion. Und das zweite Hauptwerk, 1871, das ist ganz interessant, das ist dasselbe Jahr, in dem die Ökonomie als Volkswirtschaftslehre in Wien begründet wird, Die Abstammung des Menschen, The Descent of Man, 1871, also 1859, 1871. Und dieser Zusammenhang von Biologie und Soziologie, Da gibt es also von Friedrich Engels die berühmte Grabrede für Karl Marx, in der auch gleichzeitig Charles Darwin würdigt, und zwar mit den Worten: Wie Darwin das Gesetz der Entwicklung der organischen Natur, so entdeckte Marx das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte. Und so weiter. Und dann sagt er, dann Marx entdeckte nicht nur das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte, sondern insbesondere die Logik der bürgerlichen Gesellschaft und kapitalistischen Produktionsweise. Und man ist sich dann zwischen Marx und Engels einig. Und zwar schreibt Marx 1862 an Engels: Es ist merkwürdig, wie Darwin unter Bestien und Pflanzen seine englische Gesellschaft mit ihrer Teilung der Arbeit, Konkurrenz, Aufschluss neuer Märkte, Erfindung und Melvischen Kampf ums Dasein wiedererkennt. Es ist Hobbes, Bellum, Omnium contra Omnes und so weiter. Und bei Darwin figuriert das Tierreich als bürgerliche Gesellschaft. Diese Würdigung von Charles Darwin liegt daran, dass er die Naturwissenschaft im Bereich der Biologie mehr noch als Galilei das im 17. Jahrhundert macht, von metaphysischen Vorstellungen befreit, weshalb er auch angefeindet wurde im viktorianischen Zeitalter. Das heißt, es ist ein Großangriff auf die Bibel, auf das Buch Genesis, das Gott den Menschen geschaffen hat. Und hier tritt an die Stelle, dass Gott den Menschen geschaffen hat, die Idee der Evolution, also den Begriff benutzt er, und den anderen, den er gelegentlich benutzt, ist die Idee der Naturgeschichte. Die Natur hat eine Geschichte, die hat erfolgt nach einer bestimmten Logik, und am Ende dieser Naturgeschichte steht der Mensch, und der rührt dann oder hat eine geschichtliche Einheit mit anderen Lebewesen. Und diese Vorstellung drückt er auch darin aus, dass er sagt, das ganze System der Natur, also nach Gattungen und Arten und Unterarten und Spezies und so weiter, sei eine Systematik, die als logische Systematik eine historische Systematik habe, nämlich in der Naturgeschichte begründet sei. Wenn man sich anguckt bei Charles Darwin und guckt also insbesondere das Buch an über die Entstehung der Arten. Ich würde da mal reingucken, falls Sie es nicht je gemacht haben. Dann müssten Sie eigentlich ins Staunen kommen, weil es eine unglaubliche Fantasie ist, was er da doch an den Tag legt, und eine empirische Akribie. Also wie jemand dazu kommt, also bestimmte Vögel völlig auseinanderzunehmen, zum Beispiel sich ihre Füße anzugucken, genau zu gucken, wie sie gebaut sind, sie miteinander zu vergleichen und da genetische Zusammenhänge herzustellen. Und er beschreibt das ganz genau, was er da macht und welche Übereinstimmungen bei welchen Knöchelchen da sind und warum dies ein genetischer Zusammenhang ist. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Das ist wirklich wissenschaftlich unglaublich gemacht. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Worum es geht, ist, dass was hier Marx an Engels schreibt, dass Darwin unter Bestien und Pflanzen, also Tieren und Pflanzen, den melvischen Kampf ums Dasein wiedererkennt. Also auf der einen Seite ist Darwin ohne Zweifel ein großer Aufklärer, weshalb er von Engels auch gewürdigt wird, weil er die Biologie von allen biblischen Grundlagen befreit und als reine Naturwissenschaft, nach metaphysischer könnte man sagen, Naturwissenschaft begründet. Es geht um nichts als die Biologie, ohne dass hier irgendein Gott, irgendein Schöpfungsmythos vorhanden sei. Das ist relativ selten, dass er da mal einen Nebensatz in der Richtung macht, aber es ist in diesem Sinne zu begreifen. Das zweite ist mit dem melvischen Kampf ums Dasein. Also es ist auf der einen Seite eine Aufklärung, aber auf der anderen Seite eine Gegenaufklärung. Und der letzte Punkt ist nicht unwichtig. Und zwar ist 1798 so rum erschienen von Thomas Robert Malthus das Bevölkerungsgesetz. Das ist ein relativ dünnes Büchlein und wenn man die ersten 20 Seiten liest, hat man das Argument, um das es geht. Und das Argument wird wiederholt bis heute. Das ist relativ schlicht und für seine Zeit vielleicht sogar plausibel, das kann ich aber nicht beurteilen. Also er sagt, es gibt da einen Widerspruch, weshalb die Utopie von Adam Smith eines Wohlstands der Nation ein Hirngespinst ist und es nie einen Wohlstand gibt, sondern es immer ein Elend der Nation und der Menschen geben muss. Und zwar deshalb, sagt er, weil die Produktion von Lebensmitteln in arithmetischer Reihe fortschreitet. Gemeint ist 1, 2, 3, 4. Aber die Bevölkerung sich geometrisch entwickelt. Gemeint ist immer eine Verdopplung 1, 2, 4, 8, 16. Sodass die Bevölkerung schneller wächst als die Lebensmittelproduktion, weshalb über kurz oder lang die Bevölkerung so stark wächst, dass es nicht genügend Lebensmittel gibt und in Übereinstimmung mit der Lebensmittelproduktion Menschen sterben müssen, bis zu einem Grade, dass man wieder eine Bevölkerungsgröße hat, die der Lebensmittelproduktion entspricht. Und dieser melvische Kampf ums Dasein wird von Charles Darwin auch immer zitiert. Den zitiert er ganz oft. Also diese Kritik an Adam Smith, diese Kritik an der Idee eines Wohlstands der Nation. Und er macht es so, und daraus gewinnt er die Idee der Naturgeschichte, dass der Mensch immer sich an die Lebensmittelproduktion, an das, was die äußere Natur platt gesagt so hergibt, anpassen muss. Und sich die Lebewesen besonders gut durchsetzen, am Ende natürliche Zuchtwahl, die sich an die äußeren Umstände am besten anpassen. Das nennt er die Stärksten und die anderen, die Schwächsten, unterliegen. Das heißt, die Angepassten sind erstmal die, die sich durchsetzen und als die Stärksten gelten. Und diese Anpassung erfolgt, indem bestimmte Spezies zufälligerweise Variationen entwickeln und von diesen Variationen diejenigen überleben, die der Umwelt am besten angepasst sind und die anderen werden eliminiert. Sodass also durch diese Variation und durch diese Anpassung dann diejenigen, die Lebensmittel, die im Prinzip knappen Lebensmittel, das Wort Knappheit hat er nicht, aber taucht, ist so untergründig da. Das heißt, die Masse der Lebensmittel ist immer kleiner als die Masse des Bedarfs, sagt die Volkswirtschaftslehre 100 Jahre später. Diese knappen Lebensmittel von den Stärksten angeeignet werden, sodass sich die Ungleichheit zwischen dem vorhandenen Bedarf und den vorhandenen Lebensmitteln nicht gleich durch alle Gesellschaftsklassen verteilt, sondern die einen etwas bekommen und die anderen nicht. Das heißt, sagt die Volkswirtschaftslehre nachher auch, Karl Menger aus Wien, dass sie die Knappheit bedeutet, dass die eine soziale Klasse mehr hat als die andere. Und zwar nicht alle gleich wenig oder gleich viel, sondern die einen eben können ihre Bedürfnisse befriedigen und die anderen nicht. Und dies gelingt durch einen Prozess der Anpassung an die äußere Natur und dadurch setzen sich die Stärksten durch. Und dann sagt er, und bei der künstlichen Zuchtwahl macht man eigentlich nichts anderes, als dass imitiert wird diese natürliche Zuchtwahl. Also diese Theorie ist erstmal immer aufklärerisch in dem Sinne, dass sie den biblischen Schöpfungsmythos angreift. Aber gegenaufklärerisch in dem Sinne, dass sie sich auf diese Theorie von Malthus bezieht, dass es nie ein Wohlstand der Nation, sondern immer ein Elend gibt und dieses Elend dann dazu führt, dass der Imperativ Anpassung ist, des Menschen an die Umwelt, dass in diesem Anpassungsprozess die Stärksten gewinnen und die Schwächsten eliminiert werden. Und in diesem Sinne ist die Gesellschaft immer ein Kampf ums Dasein. Dieser Bellum Omnium Contra Omnis, den Marx hier zitiert. Und dann hat Charles Darwin sogar am Ende eine pessimistische Aussicht. Und zwar sagt er insbesondere in seiner Abhandlung über die Entstehung des Menschen, dass die menschliche Gesellschaft, der Mensch sich am Ende dieser Naturgeschichte durchsetzt gegenüber den anderen Lebewesen, weil der Mensch sich vergesellschaftet. Und das ist schlecht. Wenn er nämlich anfängt, in der Gesellschaft diesen Kampf ums Dasein aufzuheben und gewissermaßen gemeinsam gegen äußere Feinde kämpft, dann hebt er in der Gesellschaft den Motor des Fortschritts, den Kampf ums Dasein auf, dann wird er mit einmal pazifistisch und dann ist mit allen Fortschritt vorbei und dann entsteht anstelle eines Fortschritts durch, Zitat, ein Krieg der Natur, der sich zu einem Krieg in der Gesellschaft verlängert. Am Ende entsteht Stillstand und Rückstand und dann unterliegen die Menschen und dann kommt es also zu einer neuen Konjunktur eventuell. Das ist also die Vorstellung, die da vorhanden ist. Interessant ist diese Theorie von Darwin, also weniger eigentlich als Biologie, obwohl das mit zur Begründung neben Lamarck und anderen mit zur Begründung der Biologie gehört, ganz unbedingt. Aber diese Bemerkung von Marx ist neuerdings auch aufgenommen worden. Dass, also die Idee, das ist ja auch relativ einfach, der englischen Konkurrenzgesellschaft auf das Tierreich und das Pflanzenreich übertragen wird. Also dass da ein Konkurrenzverhältnis herrscht, ein Kampf ums Dasein, also alle Hops. Und ist aufgenommen worden, zum Beispiel in der soziologischen Modernisierungstheorie, das aber nicht so wirklich systematisch. Aber ganz systematisch wird das aufgenommen im heutigen Neoliberalismus. Und zwar können Sie das, finde ich, am besten nachlesen, wenn Sie den Vordenker Hayek nehmen und sein Buch über die Verfassung der Freiheit. Kapitel 4, und da wird er ganz deutlich. Da sagt er nämlich, also er plädiert für den Wettbewerb als diesen Kampf ums Dasein. Und ich zitiere jetzt mal, welche Begriffe er dafür nimmt. Also durchgängig, zum Beispiel in diesem, ich glaube, man kann beinahe sagen, das ist das zweite Hauptwerk neben dem Weg zur Knechtschaft. Also da sagt er, der Wettbewerb ist immer ein Wettbewerb um knappe Ressourcen, ökonomisch betrachtet. Er ist aber nicht nur Ökonom, sondern vor allen Dingen Sozialphilosoph. Und dieser Kampf um knappe Ressourcen ist ein allgemeiner Gesellschaftskampf und erstreckt sich nicht nur auf das Gebiet knapper Lebensmittel, sondern es geht dabei auch um die Durchsetzung zum Beispiel von moralischen Vorstellungen, von ästhetischen Vorstellungen, von Vorstellungen von Wahrheit. Dass also so etwas auf Konkurrenz beruht. Das lernen wir heute an Universitäten. Der Wettbewerb wird eingeführt, um Wahrheit zu finden. Also wenn man das Wort übrig hat. Und diese Neoliberalen sagen jetzt, also diese Idee des Wettbewerbs auf allen möglichen Gebieten durch Anpassung sei auch ein Kampf ums Überleben. Genau die Formulierung wird auch benutzt und so wird sie auch gemahnt. Dass es dort um das Überleben geht. Und zwar sagen die Neoliberalen, also dieser Wettbewerb sei ein Kampf, die einen überleben, und dann gibt es die furchtbare Formulierung, die Ausmerzung der Schwächsten, auch genau in der Formulierung. Und was Ausmerzung der Schwächsten sei, Hayek ist seit 1930 in London, ist 1992 gestorben, und schreibt dann im dritten Teil des Buches über die Verfassung der Freiheit einiges zur Kritik des Sozialstaates, zum Beispiel über das Kritik, zur Kritik des Gesundheitssystems und der Gesundheit der Krankenversicherung, wo es auch um die Ausmerzung der Schwächsten geht. Und die fürchterlichste Formulierung hat er in Bezug auf das System der Rentenversicherung, also das sogenannte Solidarprinzip. Und da sagt er, auch mit der Formulierung, das ist aber ein dickes Buch, ich nehme die eine Formulierung raus, aber dass der Geist ungefähr da drin steckt, dass die Jüngeren über kurz oder lang dazu kommen werden, die Älteren in Zitat Konzentrationslager zu sperren, um sie umzubringen, mittels der Polizei und des Militärs. So, damit es zu dieser Ausmerzung kommt, anders könnte man dem Sozialstaat gar nicht beikommen. Und da er auch meint, was er schreibt, hat er dasselbe 1980 bei einer Tagung des Clubs der Neoliberalen in Santiago de Chile unter Pinochet wiederholt und hat dort gesagt, das ökonomische Prinzip sei das Prinzip der Knappheit. Und die Ökonomie zielt wohl auf die Erhaltung des Lebens, Gedankenstrich, aber nicht allen Lebens. Und es könnte durchaus dazu kommen, dass nicht alles Leben erhalten wird. Sagt er um 1980, also da waren die ganz großen Massaker in Santiago vorbei, aber Blut floss trotzdem noch. Aber das hat er nicht nur 1980 gesagt, sondern sein Vordenker aus Chicago, Milton Friedman, hat die Generale ab 1975 beraten und dieses Prinzip des Neoliberalismus durchgesetzt. Und da ging es darum, und das sagt Hayek genau, wie die Logik ist in der Verfassung der Freiheit, das weiß ich auch, auf welchen Seiten das steht, Seite 72 bis 77 in dieser Verfassung der Freiheit. Da muss ich mal nachgucken, Kapitel 4. Und da schreibt er, also das klingt wohl alles nach Darwin, aber eigentlich ist das nicht richtig. Und dieses nicht richtig, sollte man denken, heißt, es ist nicht so. Aber er sagt eigentlich doch Darwin. Weil er sagt, der Darwin hat es ja nur aus der schottischen Moralphilosophie, David Hume, Adam Smith und so weiter, in die Natur übertragen. Und was wir Neoliberalen machen, ist, dass wir es in die Gesellschaft zurückübertragen. Also das heißt, dass das, was Marx und Engels hier auch sagen, dass Darwin die englische Konkurrenzgesellschaft dort entdeckt, das heißt, dass die Neoliberalen sagen, das ist wohl richtig, aber wir übertragen jetzt das, was er dort an Logik der Gesellschaft in der Naturgeschichte entdeckt, auf die Gesellschaft zurückübertragen. Und wenn wir das machen, dann ist die Gesellschaft selber ein darwinscher Kampf ums Überleben. Das heißt, der Krieg in der Natur ist ein Krieg der Gesellschaft in der pazifizierten Form des Wettbewerbs. Und dann ist diese Aufhebung von Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft einfach da. Und dann hat man also diese Form der Biologie eigentlich nur als eine andere Form der Wissenschaft von der Gesellschaft. Und deshalb ist das, was Comte macht, in seinem enzyklopädischen Gesetz der Soziologie, die Biologie vorzuordnen, immer auch so verstanden worden, dass Soziologie und Biologie eines Geistes sind. Deshalb also die Neoliberalen, und es gibt eine lange Latte von Wissenschaftlern vorher, von Ferdinand Tönnies aufwärts, die genau diese Begründung, immer diesen Zusammenhang haben, Biologie, Soziologie, Wissenschaft der Natur, des Menschen, als Wissenschaft von der Gesellschaft und umgekehrt. So, das war jetzt der kleine Nachschlag. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's.